Miguel Serrano, Adolf Hitler, der letzte Avatar. Geboren 1917 in Santiago de Chile, Reise zur Antarktis 1947-48, Botschafter in Indien von 1953 bis 1962, Botschafter in Jugoslawien von 1962 bis 1964, gleichzeitig akkreditiert in Rumänien und Bulgarien. Botschafter in Österreich von 1964 bis 1970, Botschaft der Internationalen Organisation für Atomenergie in Wien und der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, UNUDI. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2010. Miguel Serrano Fernandez, Eintragung Nummer 60298, Ausgaben Das neue Zeitalter, Auflage 1000 Exemplare, gedruckt in Alphabeta Impresores, Lira 14.0, Santiago de Chile, hergestellt in Chile. Dieses Werk ist mit zwei Original-Aquarellen, einer Zeichnung und einem Holzschnitt von Adolf Hitler versehen worden, ebenso mit Originalzeichnungen des Weisen, Runenlauteren und des deutschen Malers Wolfgang von Schemm, sowie mit alchemistischen Abbildungen des Mutus Liber und des Rosarium Philosophorum und einer antiken hinduistischen Miniatur des Rajasthan nebst einiger Fotografien. Das Titelblatt wurde auch von dem Künstler Wolfgang von Schemm besonders für dieses Buch entworfen, der sich, angeregt von dem asketischen Adler, dafür begeisterte und den Adolf Hitler auf ein Möbelstück der Kanzlei des Dritten Reiches schnitzen ließ. Die Zeichnungen und Grafiken befinden sich als PDF-Datei im Anhang an dieses Hörbuch. Weil die Glückseligen nichts für sich empfinden, muss ein anderer im Namen der Götter fühlen. Hölderlin. Dieses Werk widme ich den jungen Helden, die morgen die eingeweihten Krieger des esoterischen Hitlerismus sein werden und dem Ruhme des Führers Adolf Hitler. Eine Art Vorwort. Gesegnet sei der Glaube der Menschen, die es wagen, das Antlitz der Erde zu erneuern, indem sie einem Ideal nacheifern, das sie lieben. Mit dem Stolz der reifen Rassen, so haben es eure deutschen Führer vorbedacht, und eurem mächtigen Gehorsam nahmt ihr den Schmerz an, in eurem Blut das neue Eindringen der Größe der Welt zu tragen. Großmütiger Ehrgeiz der starken Völker, die sich erschöpfen, um das Gebieterische der Macht zu erreichen, und die sich dem verwegenen Traume hingeben, jenseits des Horizontes die unter dem eigenen Himmel verehrte Idee zu verbreiten. Ist die Vollkraft endlich erreicht, ist es besser, sie blitzartig auf einmal im Glänze eines heftigen Anfalles aufzubrauchen, anstatt das Welken in Frieden abzuwarten. Vom französischen Dichter Pierre Drieu La Rochelle, Anhänger Deutschlands und des Hitlerismus während des letzten Krieges, er nahm sich 1945 das Leben. Wir alle müssen auf das Schrecklichste vorbereitet sein. Ist der Tod inmitten der Erniedrigung nicht eine Art, sich hinzugeben? Das Opfer gestattet weder Berechnungen noch Vorbehalte. Wenn ich so viel wie die anderen gelogen hätte, wo wäre ich da nicht schon gelandet? Doch ich glaube es mehr denn je, dass nur die Idealisten die Welt verändern können. Die Seele ist es, die der Seele bleibt. Von Léon de Grelle, Führer des belgischen Rexismus, Held der Schlachten an der Ostfront, vollkommener Hitlerist, Dichter und Pilger der großen Sehnsucht, noch lebt er auf dieser Erde. Ich bin es nicht wert, von Adolf Hitler laut zu sprechen, und sein Leben und Tun lädt auch nicht zu sentimentaler Regung ein. Er war ein Krieger für die Menschheit und ein Verkünder des Evangeliums vom Recht für alle Völker. Er war eine reformatorische Gestalt vom höchsten Rang, und sein historisches Schicksal war es, in einer Zeit beispielloser Rohheit wirken zu müssen, der er schließlich zum Opfer fiel. So darf jeder Westeuropäer Adolf Hitler sehen, wir jedoch, seine Anhänger, verneigen unser Haupt vor seinem Tod. Worte des norwegischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Knut Hamsun, erschienen in der norwegischen Zeitung Aftenposten vom 7. Mai 1945. Knut Hamsum wurde nach dem Kriege in eine Anstalt eingeliefert, seine Rechte und seine Güter wurden beschlagnahmt und seine wunderbaren Bücher hat man aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden lassen. Hitler war wie Jean d'Arc ein Heiliger, ein Märtyrer. Erklärung des nordamerikanischen Dichters Ezra Pound vor Reportern, die ihn befragten, als er bereits Gefangener des Militärs seines Landes war und kurz bevor er für 13 Jahre in eine Irrenanstalt eingeliefert wurde. Der wohlverdiente Nobelpreis für den größten Dichter dieses Jahrhunderts ist ihm nie zuerkannt worden.